You know what I find really interesting? Weißt du, was ich wirklich interessant finde? The only thing the disciples expected is power to witness. They did not expect to speak in tongues or fire upon their head. Dass die Jünger nur die Kraft erwarteten, um Zeugnis zu geben. Sie erwarteten nicht, dass sie in Zungen reden oder Feuer auf ihren Köpfen sehen würden. Think about this. Denk darüber nach. We have made speaking in new tongues the evidence of baptism of the Holy Spirit. Wir haben das Sprechen in neuen Sprachen zum Beweis für die Taufe mit dem Heiligen Geist gemacht. I'm not talking about speaking in tongues. Ich will nicht über die Sprachenrede sprechen. That would be a different subject. We would have to do some extra teaching. Das ist ein anderes Thema. Dazu möchten wir einiges lehren. Ich glaube an die Sprachenrede. Ich praktiziere das Sprachenreden. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, die man tun sollte. Doch ich möchte, dass du verstehst, Jesus hat nie zu den Jüngern gesagt, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr in Sprachen reden. They did. Sie taten es. That's not what Jesus said. Doch, das war nichts, wovon Jesus sprach. By the way, just something for you to think about. Übrigens, nur so zum Nachdenken für dich. The speaking in tongues, which they did in the book of Acts, is not the speaking in tongues that we charismatic Christians do. Die Sprachenrede, von der in der Apostelgeschichte die Rede ist, ist nicht die Sprachenrede, die wir charismatischen Christen praktizieren. It's not the same. Das ist nicht dasselbe. Why is it not the same? Warum ist es nicht das Gleiche? Because their speaking in tongues was not a language of the Spirit. Weil ihre Sprachenrede keine Sprache des Geistes war. You remember Paul said, though even I speak with the tongues of man and of angels, he says in 1 Corinthians 13. Erinnerst du dich, dass Paulus sagte, wenn ich auch in den Sprachen der Menschen und der Engel rede? In the language of an angel. Sie redeten also nicht in der Sprache eines Engels. They spoke in an ordinary human foreign language which they never learned. Sie sprachen in einer gewöhnlichen Fremdsprache, die sie nie gelernt hatten. How do we know? Woher wissen wir das? Because the Bible says that these people from the other countries, they all heard them speak in their own language praising God. Die Bibel spricht davon, dass die Menschen aus den anderen Ländern sie alle in ihrer eigenen Sprache reden und Gott loben hörten. So they were not speaking in a spiritual tongue, edifying themselves, which the Bible says that we do. Sie sprachen also nicht in geistlichen Sprachen, um sich zu erbauen, wie es die Bibel uns aufträgt. So here is the reason why I struggled with this. Aus nachfolgendem Grund habe ich damit Schwierigkeiten. Because we insist that the moment people speak in another language out of their mouth, they're baptized in the Holy Spirit. Wir bestehen darauf, dass Menschen in dem Moment, in dem sie in einer anderen Sprache sprechen, im Heiligen Geist getauft sind. But Jesus didn't say that. Doch, das sagt Jesus nicht. Jesus said, the evidence that you will know that you are baptized in the Holy Spirit. Jesus sagte, der Beweis dafür, dass ihr die Taufe im Heiligen Geist erhalten habt, is that you will have power. Besteht darin, dass ihr Kraft bekommt. Guess what happened? Und rate mal, was passiert ist. Die Apostel erwarteten eine Begegnung, die ihnen übernatürliche Kraft geben würde, damit sie Zeugen sein konnten. Ich habe eine Frage. First question I have is, why are we so happy the moment people speak in new tongues when we pray for them for the baptism in the Holy Spirit? Erstens, warum sind wir so froh, wenn Menschen in Sprachen reden, wenn wir für sie um die Taufe im Heiligen Geist beten? It's a question I have. Diese Frage habe ich. Right to have this question. Ich habe ein Recht darauf, diese Frage zu stellen. Second question I have. Meine zweite Frage. When we pray for people to be baptized in the Holy Spirit. Wenn wir für Menschen beten, dass sie im Heiligen Geist getauft werden. Speak a language which they've never learned. Und sie reden in einer Sprache, die sie nicht gelernt haben. Back out into life and show zero power to be witnesses. Aber sie gehen zurück in ihr Leben und zeigen null Kraft, um Zeuge zu sein. Are they truly baptized in the Holy Spirit? Sind sie dann wirklich im Heiligen Geist getauft? I think it's a fair question that I'm allowed to ask. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage, die ich stellen darf. And the third question I have. Meine dritte Frage. When we do everything to bring people to the experience of speaking in another tongue. Wenn wir alles tun, um Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, in einer anderen Sprache zu sprechen. And we are satisfied because we believe now they're baptized in the Holy Spirit. Und wir dann zufrieden sind, weil wir glauben, dass sie jetzt im Heiligen Geist getauft sind. Do we actually, through this wrong belief, deny them the experience of the baptism of the Holy Spirit? Verweigern wir ihnen durch diesen falschen Glauben nicht tatsächlich die Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist? See, these are three fair questions. Diese drei Fragen sind berechtigt. What would be if we clearly would tell people we are looking for an experience of power? Was wäre, wenn wir den Menschen klar sagen würden, wir halten Ausschau nach einem Erlebnis der Kraft? What would you're a Christian, the Holy Spirit is inside of you, so you can speak in tongues. Sobald du ein Christ geworden bist, ist der Heilige Geist in dir, also kannst du auch in Sprachen reden. Sure you can. Klar kannst du das. Because the Holy Spirit inside of you will express himself. Denn der Heilige Geist in dir wird sich ausdrücken. That's why Romans 8 says we are weak and don't even know what to pray. Deshalb heißt es in Römer 8, 26, wir sind schwach und wissen nicht einmal, was wir beten sollen. Wir wissen nicht einmal, was wir beten sollen. Doch der Heilige Geist drückt sich selbst aus. Und es heißt sogar mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist drückt sich also durch meinen Mund aus. Through inexpressible groaning, durch unaussprechliches Seufzen, through another language of the spirit that I never learned, and maybe it's not even a human language, durch eine andere Sprache des Geistes, die ich nie gelernt habe und die vielleicht nicht einmal eine menschliche Sprache ist. So what happens? Was passiert also? Daniel gets saved. Daniel wird gerettet. Now, because of my theology, nun, aufgrund meiner Theologie, I believe he needs to get baptized in the Holy Spirit. Glaube ich, dass er mit dem Heiligen Geist getauft werden muss. But the moment he gets saved, he already has the Holy Spirit inside of him. Aber seit dem Moment, in dem er gerettet wurde, hat er den Heiligen Geist bereits in sich. Überlege. Holy Spirit lives inside Daniel now. Der Heilige Geist lebt jetzt in Daniel. But he never speaks in tongues. Aber er spricht nicht in Sprachen. Because he has been taught, weil er gelehrt worden ist, that you will only speak in tongues when you are baptized in the Holy Spirit. Dass er erst in Sprachen reden wird, wenn er im Heiligen Geist getauft ist. So what am I gonna do? Was mache ich jetzt also? Ich nehme ihn zu einem Treffen mit, wo wir um die Taufe im Heiligen Geist beten. Everything to get him to speak in tongues, because that's not my evidence and my focus. Dann tue ich alles, um ihn dazu zu bringen, in Sprachen zu reden, denn das ist der Beweis und mein Fokus. So what do I do? Was mache ich dann? I will release the fountain inside of him to express himself through his mouth, because the Holy Spirit is already inside of him. Ich setze die Quelle in ihm frei, damit der Heilige Geist sich durch seinen Mund ausdrücken kann, denn er ist ja bereits in ihm. And that's not hard to do. Das ist nicht schwer. Natürlich ist es nicht schwer. The Spirit lives inside of you. I've just got to convince you that you can't speak in tongues, because you can, because the Holy Spirit speaks through you. Der Heilige Geist lebt in dir. Ich muss dich nur davon überzeugen, dass du in Sprachen reden kannst, denn du kannst es, weil der Heilige Geist durch dich spricht. Du verbindest dich mit dem Heiligen Geist. Words come, you can begin to speak. Die Worte kommen, du fängst an zu sprechen. So we go home. Wir gehen nach Hause. Another one baptized in the Holy Spirit. Yay! Noch jemand, der im Heiligen Geist getauft wurde. Yeah! Well, I dare to believe that in this case he would not have been baptized in the Holy Spirit. Nun, ich wage zu glauben, dass er in diesem Fall nicht im Heiligen Geist getauft worden ist. I know it's challenging for you evangelicals and charismatic Christians. Actually, I should say us. Ich weiß, das ist eine Herausforderung für euch Evangelikale und charismatische Christen. Eigentlich sollte ich sagen, für uns ist. Why? Warum? We've been taught something in one way our whole life. That's what we believe is the absolute truth. Weil wir glauben, dass das, was wir unser ganzes Leben lang gelehrt bekommen haben, die absolute Wahrheit ist. Walk around speaking in tongues, believing they're baptized in the Holy Spirit, but they never have been. Laufen herum, reden in Zungen und glauben, dass sie im Heiligen Geist getauft sind, aber sie waren es nie.